Mann, die Füße aus, als ob wir die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Catalavonte. Jetzt hier im Hochsommer hört ihr die Sendung. Schwitz. Die Sendung Schwitz. Mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo, hallo. Ja, was soll ich sagen? Ist schon eine Woche her, die Weltmeisterschaft ist vorbei und nun lockt stattdessen die große Kirmes. Seid ihr denn schon da gewesen? Ja klar, Montag beim Schwulen- und Lesbentag. Beim Schwulen- und Lesbentag? Ja, dem sogenannten Pink Monday. Der Pink Monday? Na ja gut, warst du auch da, Tobi? Nee, aber ich werde noch gehen. An diesem Wochenende ist es ja noch bis Sonntag. Am Wochenende, du weißt, der Bierzelt ist dann voll. Und verschiedene Besucher wahrscheinlich auch. Na, ist egal. Ich meine, es läuft ja richtig gut, zumindest was das Wetter betrifft. Ich glaube, so einen Hochsommer hatten wir zuletzt im Jahr 2006, als das deutsche Fußball-Sommermärchen geschrieben wurde. Ja, was ist denn mit dir, Labonte? Hast du schon ein Fahrgeschäft besucht? Schau ihn dir an. Wahrscheinlich hat er es gerade mal auf die wilde Maus geschafft. Tobi, ich muss dir eins sagen. Die wilde Maus, da kannst du jetzt lachen, die wilde Maus trägt ihren Namen zurecht. Mir ist dort einmal in voller Fahrt beim Überqueren eines Hubbels, also so ein Höhenunterschied von 3000 Metern, die Brille fliegen gegangen. Oh. Gott sei Dank nicht aus diesem Auto herausgeflogen, aber eben unsanft auf dem Metallboden gelandet. Und da hatte ich großes Glück. Apropos großes Glück, ich möchte an dieser Stelle ausnahmsweise mal jemanden grüßen, und zwar ganz herzlich die Gudi. Auch bekannt als Olga. Sie heißt Olga Labonte. Ja, ist ja gut, Sam. Bevor wir uns jetzt in die Haare kriegen, meine Welche Haare bei dir, Labonte? Hört ihr jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt? Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Genau. Watching people come and go. station clock's showing 12 o'clock. Fast als wenn das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Wenn man dazu die Musik hat. Musik aus Flingern Nord. Nach nur einer Werbung sind wir gleich wieder für Sie da. Martha, mach das Fenster auf! Es stinkt nach toter Ratte. Strzewski, haben Sie gemufft? Nein, gnädige Frau, das war Herbert. Strzewski, das hätte ich nicht nur gerochen, sondern auch gehört. Bekämpfen auch Sie aktiv die schlimmsten drei Üs. Üble Gerüche und Lügen. Mit Fini Fuzzi Fork von Doc Mufflon. Bekämpft übelriechenden Juckreiz und lindert hintere Altersfalten. Fragen Sie gezielt nach Fini Fuzzi Fork von Doc Mufflon. Die gibt Ihnen Apotheke Wahlgefahr im Verzug auf freiwillig. Und bei Bedarf auch Hausverbot auf Lebenszeit. Doc Mufflon, ich liebe dich. Are you coming to the tree? I strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? For necklace of hope, side by side, side by side. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Thank you. Sie könnten sich auch mal die Haare schneiden lassen. Sie haben wohl wieder Ihre Trotzphase. Ich müsste Ihr Friseur sein. Bei Adolf hätten Sie so nicht herumlaufen können. Ich kann Ihnen ja nichts sagen, nicht wahr? Das ist ja diese Demokratie. Wenn ich Ihr Vater wäre, ich würde Sie mit einer Heckenschere, würde ich Sie in die Mache nehmen. Ein Jahr Arbeitsdienst und die Haare wären weg. Ihr Friseur hat sich wohl den Arm gebrochen, gell? Die Haare kann man sich doch wenigstens schneiden lassen. Ich kann Sie mit meinem Wagen rasch zum Friseur fahren. Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lässt euch richtig verhessen, Hund. Was sagst du, Liebling? Lässt euch richtig verhessen, Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flinger Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Job? Viele sagen ja, sie könnten über Leichen gehen. Das ist wahr, gnädige Frau. Und weißt du, woher das kommt, Martha? Nein, war Strzewski einmal Mitglied der Mafia? Nee, Martha, der war mal in Pakistan bei Sia-ul-Haq. Sia-ul-Haq? Jo, Martha, das war der damalige Ministerpräsident in Pakistan. Und wer nicht mit Messer und Javel essen konnte, dem wurde was abgehackt. Deswegen auch der Name Sia-ul-Haq. Und so einen Mann hatten Sie beim Beerdigungsinstitut Hackschneider gesucht. Beerdigungsinstitut Hackschneider? Ist das nicht da, wo es vor kurzem gebrannt hat? Und die suchten jemanden, der über Leichen gehen kann? Ein Mann mit Nerven wie Drahtseilen? Genau, Martha. Alle Särge standen nach dem Brand provisorisch eng aneinandergereiht im Verkaufsraum. Ach. Und wenn du da mal schnell von A nach B musstest, jo, da war der Strzelski der schnellste von allen Bewerbern. Ein Mann, der über Leichen gehen kann, da hätte ich mir jetzt was anderes drunter vorgestellt. Auch wegen Sia-ul-Haq. Da war ich als Aushilfskoch angestellt. Bei mir gab es immer frisches Lammhack. Und Sia-ul-Haq hat ihn deshalb den Hackebilder genannt. Noch ein Bier, dann bist du der Hacke Herbert. Du alle Schrippe, du! Herbert! Hossa! Hossa! Hossa! Hossa! Some guys are only about looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck, saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yeah. Win-win, come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they you fed, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one that packed pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. And the sneaky silent man, the punk domestic violence man. The quick job asking them stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. Vorbei, da kriegst du von mir dermaßen eine für den Kopf, damit sie Kölner dumm werden, Frittenbord, du Idiot. Chorasan, mein Bauer! Janki, Oyamodes! Also, sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord! Aber, sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Ich bin wieder da. Wo steckt ihr denn wieder? Na, hier im Arbeitszimmer, Olle. Ach, schon lieber Gott, Straszewski, wie sehen Sie denn aus? Na, raten Sie doch mal, gnädige Frau. Herr, weil jetzt weiß ich, warum du die 15 Liter schwarze Ölfarbe am Wochenende unbedingt im Bauhaus mitnehmen wolltest. Aber was soll das? Wollt ihr kleine Kinder auf der Straße erschrecken? Mach da, das ist ein Start-up. Sieh mal, es gibt in der Welt so viel Mist, der gemacht wird. Ob vom Ackermann bei der Deutschen Bank, unter Mehrton bei der Bahn. Und keiner will hinterher die Verantwortung übernehmen Und deswegen vermieten wir jetzt einen professionellen Sündenbock. Der ist Rotze Peter, gnädige Frau. Sie können mich mieten. Er ist überall einsetzbar, ob in Unternehmen oder auch im Deutschen Bundestag, wenn man sich den schwarzen Peter jenseitig zuschieben will. Dafür trage ich extra Gleitschuhe in nur 7,5 Sekunden von den Linken zur AfD. Und Straczewski ist nur der Prototyp. Wenn nicht läuft, exportieren wir schwarze Peter in alle Welt. Ja, der Trump hat schon angerufen und 20 Stück vorbestellt. Vom Hacke-Peter zum schwarzen Peter. Straczewski, Peter Stuyvesant wäre stolz auf Sie. Der Friedensnobelpreisträger. Genau, der Duft der großen, weiten Welt. Dann kriegen wir bestimmt bald auch den Nobelpreis, wa? Mit Sicherheit, wegen der konsequenten Verbreitung von verbalem Ebola. Du alles, schlippe du! Herbert! Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Hallo. Aufhören! Aufhören! Mach den Driss aus! Ja, so, ihr Rühms, ist er schon vorbei. Oh. So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann ja, furchtbar. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@düsseldorf.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Ja, und Fortuna, muss ich jetzt mal sagen, hat das erste Heimspiel am 25. August, das ist ein Samstag. Mhm. Das ist ein Samstag. Könnte auch durchaus mal sein, dass Fortuna freitagsabends jetzt spielt, denn wir sind in der ersten Liga. Und wir hören uns wieder in einer Woche. Genau, bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Was gut ist, kommt wieder. Das ist bestimmt. Tschüss. Tschüss. Ach ja, richtig heiß ist es auch noch, ne? Bitte? Also macht nichts, macht. Ein Ball mit Drehbar. Am Strand von Tanga, in der glühend heißen Sonne, liegen sie narkotisiert am Rand der Wüste. Der Sand ist weiß, kein Schatten weit und breit, die Cola kocht, man liegt im eigenen Schweiß. Der Horizont rückt näher, und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex. Sex in der Wüste. Sex. Sex in der Wüste. Der Horizont rückt näher, und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex. Sex in der Wüste. Sex. Sonne sticht in heller Haut und nichts geschieht. Nur ein Gefühl wird gestaut. Der